So, herzlich willkommen beim Kopfzahlen-Podcast, Folge 9 inzwischen. Episode 9, Folge 9. Ich glaube, da haben wir uns schon mal über Gedanken gemacht. Ich bin Thomas. Und ich bin André. Und heute machen wir wieder so ein kleines Serien-Roundup, würde ich sagen. In letzter Zeit haben wir ein paar Serien geguckt, wir haben Serien gesehen, die wir beide gesehen haben und würden heute gerne darüber sprechen. Welche waren denn das, André? Wir haben beide die vierte Staffel von House of Cards geschaut, oder besser gesagt, du hast House of Cards von vorne bis hinten durchgeschaut und ich habe mir die aktuelle Staffel zu Gemüte geführt, weil ich die ersten drei schon gesehen habe. Dann haben wir uns noch angeschaut Fuller House, das Netflix-Spin-off von der fantastischen 90er-Sitcom Full House, und Ascension, eine aus Kanada kommende Science-Fiction-Miniserie. Und die haben wir uns beide in den letzten Wochen so mehr oder weniger parallel angeschaut. Wollen wir direkt mit House of Cards starten? Würde ich sagen. Das habe ich ja quasi in einem großen Ruck endlich mal nachgeholt. Das war eine dieser Serien, die ich ewig gucken wollte, nie dazu gekommen bin. Und ähnlich wie ich dann irgendwann mal mich hingesetzt habe und sämtliche Folgen Breaking Bad in einer Woche durchgeballert habe, habe ich es da nicht ganz mit House of Cards gemacht. Da hat sich das über ein paar Wochen gezogen, aber ich habe es endlich nachgeholt und just in time, auch für die vierte Staffel. Ich habe quasi, die vierte Staffel war eine Woche draußen und dann habe ich auch selber damit anfangen können, die zu gucken. Und wie hat sie dir gefallen, André? Das ist eine verdammt komplexe Frage. Ah, wollen wir abbrechen? Ich kann nicht. Nein, ich würde vorschlagen, bevor wir bei der vierten Staffel in die Tiefe gehen, dass du erstmal so deinen Eindruck der vorherigen Staffeln so ein bisschen schilderst, weil der ja ein bisschen frisch ist, wie so der Einstieg für dich war. Also für mich hat das Ding abgeholt irgendwie ab der ersten Szene, wo Frank Underwood auf die Straße vor seinem Haus tritt. Und es geht ja los damit, dass man sieht es nicht, aber man hört es, dass ein Hund von einem Auto angefahren wird. Dann tritt Frank Underwood auf die Straße und du siehst nur ihn, wie er, die Kamera ist stetig auf ihn gerichtet, er kniet sich über den Hund und erzählt was von Stärke und was hat er gesagt? Von Stärke und ja, Bestimmtheit, glaube ich, war es, und erwürgt dann diesen Hund quasi zu seinem eigenen Gut und bricht dann direkt die vierte Wand mit und baut Blickkontakt mit dem Zuschauer auf, und das hat mich direkt irgendwie so reingezogen, dass mich die Serie komplett gehuckt hat. Und dann war die erste Staffel wie so ein Rausch. Also das war gerade, also die erste Staffel ist absolut genial gewesen. Ist dann für mich immer noch auf sehr hohem Niveau weitergegangen, auch die zweite Staffel. Die dritte Staffel hatte dann so einen leichten Durchhänger für mich. Und ja, die vierte ist nochmal so ein ganz eigenes Thema, finde ich. Aber generell grandiose Serie. Also die Art, wie das da erzählt wird und wie sie schaffen, eigentlich trockene Themen, was man ja meinen könnte, was diese ganzen Bills und Amendments und so, die sie versuchen durchzudrücken sind, so zu erzählen, dass man da wirklich zum einen immer weiß, wo man sich in der Story befindet, und man weiß immer, worum, was sind jetzt die Keypunkte, worum geht's, wofür will ich jetzt gerade sein, ohne dass man sich zu groß in die Details stürzen muss. Also sie schaffen es, sehr komplexe Verhalte in einer Art zu erzählen, dass man nicht irgendwie auf halber Strecke liegen gelassen wird. Und das eben auf eine Art, die so einen unglaublich reinzieht. Und das finde ich Wahnsinn. Ja, es geht mir eigentlich ähnlich. Also am Anfang fand ich es ein bisschen, ja, schwergewichtig, wenn in den ersten Folgen es ständig Thema ist, wie das eine Gesetz zusammengesetzt wird und was alles dort beachtet werden muss und wer mit an Bord geholt werden muss. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr schwierig, da irgendwie dran zu bleiben. Aber es hat sich auch gelohnt, vor allen Dingen, weil Kevin Spacey und, wie heißt seine Frau gleich? Also Claire Underwood, Robin Wright Penn, mittlerweile ja ohne Penn, also Robin Wright, spielen, das ist wirklich allererste Sahne. Also gibt's überhaupt nichts dran zu meckern, wie sie auch vor allen Dingen nicht irgendwie total overacten, sondern es passiert alles auf so einer subtilen Ebene. Da passiert sehr viel einfach nur über Blicke, die sich hin und her geworfen werden. Das, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand gerade das fantastisch. Und das hat mich vor allen Dingen auch bei der Stange gehalten. Ja, Spacey war immer so auf den Punkt und wie schon genau diese kleinen Gesten, also das es gibt eine Szene, da sitzt er in einem Fernsehinterview und wird, also nicht das, wo er den Totalausfall hat, sondern so ein One-on-One-Interview, ich glaube irgendwo in der Mitte der zweiten Staffel. Da spricht er mit dem Interviewpartner und wirft dann mitten im Gespräch so diesen ganz kleinen, flüchtigen Blick zum Zuschauer hin. Ganz unkommentiert, so für eine halbe Sekunde. Aber das ist genau diese kleinen Sachen machen das so aus, dass er diese Figur so unglaublich realistisch darstellt und so glaubwürdig macht. Und ich habe das Gefühl, durch die Serie habe ich ein besseres Verständnis von amerikanischer Politik. Das ist tatsächlich auch mein Gefühl, ja. Das hat schon viel, ist mit viel Detailreichtum auch aufgefahren, der einem so auch in der tagtäglichen Berichterstattung vielleicht gar nicht richtig klar wird. Es muss einem wahrscheinlich auch nicht klar werden, aber es ist trotzdem schon interessanter mal, diese Prozesse auch aus dieser Perspektive, nenn's jetzt mal filmischen Perspektive aufgearbeitet zu sehen. Das war für mich aber zunächst auch erstmal so ein kleines Problem, weil ich dann auch doch nicht so firm war oder immer noch bin mit den ganzen Strukturen und politischen Zusammenhängen und gerade jetzt in der dritten und vierten Staffel diese ganzen Feinheiten der Primaries und Vorwahlen und so weiter und so fort. Das fand ich tatsächlich wesentlich einfacher zu verstehen als die ganzen gesetzgebenden Prozesse in der ersten Staffel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich eine ganze Weile gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass der Conway der republikanische Kandidat ist und nicht der Demokrat. Ich habe lange Zeit gedacht, Conway wäre ein Demokrat und ist noch gegen Underwood im Rennen, um überhaupt als Präsidentschaftskandidat aufgestellt zu werden. Das, ich weiß nicht, ob das irgendwie an mir vorbeigegangen ist oder ob mir da einfach irgendwie ob das zwar erwähnt wurde, aber so verschachtelt, dass man mehr Wissen gebraucht hätte über diese ganzen Strukturen. Auf jeden Fall war das für mich dann irgendwie so, Conway war dann ab der Mitte der vierten Staffel dann ja auch irgendwann endlich mal eingeführt. Dann habe ich aber trotzdem irgendwie 2-3 Folgen gebraucht, um zu verstehen, dass der ja der republikanische Kandidat ist. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich dann, also ich weiß nicht, ob das an mir lag oder ob die Serie da einen schlechte Arbeit geleistet hat, mir das Narrativ beizubringen. Aber das war so einer der ersten Momente in der Serie, wo ich gemerkt habe, dass ich über längere Zeit etwas Grundsätzliches nicht verstanden hatte. Das ging mir erstaunlicherweise genauso wie dir. Ich habe auch lange gedacht, dass Conway auch Demokrat ist. Ich glaube einfach, dass uns da tatsächlich das Wissen gefehlt hat, weil da mehr mit kleineren Details das dem Zuschauer klar gemacht wurde, aber eben dem amerikanischen Publikum in dem Moment und dass das an uns eigentlich in dem Moment total vorbeigegangen ist. Das glaube ich. Ich weiß es nicht. Das müsste man natürlich nochmal überprüfen. Aber es ist natürlich schon spannend, dass uns das beiden exakt gleich ging eigentlich. Ja, dann sind wir uns einig, dass die Serie schuld ist. Ja, richtig. Und vor allen Dingen ist die Serie total schlecht. Also das ist so ein Fehler, der darf ja nicht passieren. Ganz klar. Nur man muss sagen, die Serie ist jetzt inzwischen nicht mehr so stark, wie es in der ersten Staffel war, was immer noch Kritik auf sehr hohem Niveau ist. Ich hatte aber auch in der dritten Staffel, kann ich verstehen, wenn Leute sagen, dass sie da einen Durchhänger hatten. Das meintest du ja, glaube ich, auch zu mir. Ich habe die dritte Staffel irgendwie dann doch relativ konsequent durchgezogen, aber ich hatte irgendwie dann doch ab dem zweiten Drittel das Problem, dass mir irgendwie sämtliche Sympathiefiguren flöten gegangen sind und ich hatte irgendwie niemanden mehr, mit dem ich mich identifizieren konnte. Und in der dritten Staffel haben sie dann ja auch quasi die Prämisse in dem Sinne gewechselt, dass in der ersten und zweiten Staffel das immer die Geschichte war, Frank Underwood kämpft sich nach oben und kommt immer weiter höher. Und in der dritten Staffel ist er ganz oben angekommen und rudert nur noch mit den Armen, um nicht wieder abzusinken. Das hat im Ganzen irgendwie so ein bisschen die Fahrt genommen. Und da meintest du, glaube ich, du zu mir, dass du da irgendwie so ein bisschen Durchhänger hattest, oder? Also ich selber habe nicht so wirklich einen Durchhänger in der dritten Staffel gehabt, sondern eher so meine Filterblase, in der die Staffel wirklich regelrecht in der Luft zerfetzt wurde. Mir ging es ehrlich gesagt, nicht komplett anders. Also man hat schon gemerkt, dass sich nun Dinge geändert haben im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln und man einen anderen Spielraum hatte, den man vielleicht nicht so gut ausnutzen konnte. Ich weiß es nicht. Spaß hatte ich trotzdem ziemlich mit der Staffel und fand die eigentlich gar nicht schlecht, besonders was mit dem Charakter von Doug Stamper passiert ist. Stamper hieß er doch, ne? Ja. Ja, das war nämlich so der einzige, dem er dann oder dem ich dann noch so gerne gefolgt bin, was dann allerdings ja in der vierten Staffel, wenn wir da jetzt so irgendwie die Brücke schlagen wollen, ja irgendwie komplett den Bach runtergegangen ist. Also das, was du gesagt hast, dass du schon Probleme hattest, dort irgendwie so Anschlussfiguren zu finden, da hat mich die vierte Staffel komplett verloren. Ich, Underwood, hatte ich kein Interesse mehr dran, dem zu folgen. Claire Underwood nicht. Doug ist völlig freigedreht irgendwie, was sie aus dem gemacht haben. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Also irgendwie dieser ja, wie wollen wir sagen, Fanatiker, der den Präsidenten um jeden Preis irgendwie retten möchte. Also klar, das, die Tendenzen hat er vorher schon gezeigt, aber diese Auswüchse, die das jetzt angenommen hat, das fand ich ehrlich gesagt, ja, nicht sehr passend. Er wurde auch einfach sehr, auf einmal sehr, sehr paranoid dargestellt. Ja, sehr, sehr ängstlich davor, irgendwie Macht zu verlieren. Also er wurde, ja, er war eigentlich war immer einem sehr sympathisch. Hatte auch irgendwie mal so ein bisschen, ja, die gute Seele so nach dem Motto. Das haben sie halt auch gekippt. Und dann haben sie ja auch in der ersten Hälfte der Staffel von Seth ein sehr schlechtes Bild gezeichnet. Und ich weiß noch, da hast du mir dann irgendwie, während ich die Staffel geguckt habe, habe ich dir das so geschrieben, was für ein Arschloch Seth doch ist, dass da jetzt irgendwelche Informationen liegt und dann meintest du zu mir so, ja, pass auf, am Ende der Staffel ist er der einzige Gute noch, der übrig ist, so ungefähr. Und das stimmt, am Ende war Seth irgendwie der Einzige, mit dem man noch irgendwie sympathisieren konnte. Ja, und für mich war die vierte Staffel so, ja, so ein Shit-Sandwich. Also, das ist ein guter Punkt. Der Anfang war geil, die ersten vier Folgen fand ich richtig gut, also mit dem Spoiler People, dass Underwood angeschossen wird und dann da im Krankenhaus liegt und was sich da alles drum entwickelt, super spannend, hat mich total gehuckt. Dann kam die Mitte der Staffel mit, auf einmal ist Conway da, auf einmal machen sie diese ganze Polyhop-Geschichte, was allein ein Punkt ist, über den wir wahrscheinlich irgendwie 3 Stunden reden könnten, was wir hoffentlich gleich auch noch machen werden, vielleicht nicht 3 Stunden, aber Sie verstehen. Und das war dann der Shit in dem Shit-Sandwich. Und dann kamen die letzten 3 Folgen und die letzten 2 Folgen und die waren wieder klasse mit den mit diesem Kidnapping und dem ganzen Kram. Das war wieder irre spannend bis hin dann zu dem Finale, wo dann Frank und Claire Underwood am Tisch im Situation Room sitzen und dieser letzte Shot, wo beide in die Kamera gucken und man sich dann noch so fragt, wird das jetzt auch das quasi einen Shift geben innerhalb der Serie, dass auf einmal auch Claire Underwood regelmäßig mit dem Zuschauer quasi Kontakt aufnimmt und die vierte Wand durchbricht. Das war nochmal ein sehr spannender Moment. Und natürlich dieser ganze Aufbau von wegen, es droht alles in sich zusammenzufallen und dann sagen die Underwoods, okay, wenn wir es nicht über Korruption und Backchanneling hinbekommen, dann machen wir es eben mit Angst und Terror. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, in welche Richtung sie die Serie in der 5. Staffel bringen werden. Aber die vierte Staffel war wirklich sehr durchwachsen. Und gerade eben dieses Ding mit Conway in der Mitte und Polyhop war etwas, also das hatte für mich teilweise B-Movie-Qualitäten. Ja, das beschreibt's ganz richtig. Also dieses House of Cards war unter anderem so gut, weil es sehr in unserer Realität irgendwie verankert war. Natürlich gab es hier und da Momente, die nicht ganz mit unserer Realität übereingestimmt haben, aber dass plötzlich diese fiktive Suchmaschine Polyhop daherkommt und genommen wird als Plot-Device, reißt einen völlig aus dieser Immersion raus und vor allen Dingen auch noch, wie es eingesetzt wird. Da setzen sie ernsthaft diesen Suchmaschinen-Chef dahin und meinen, hey, die anderen, die sagen immer, wir sind total unpolitisch und wir manipulieren keine Suchergebnisse, aber wir stehen zu unserer Meinung. Also feinster Seifenoper-Scheiß und das ist ja noch nicht mal alles. Also ich weiß nicht, ob dich das auch so aufgeregt hat, aber es gibt eine Szene, während Frank angeschossen auf der Intensivstation im Halbkoma irgendwie rumliegt und der Vizepräsident mit dem russischen Präsidenten telefonieren muss und aber so unsicher ist in seinem Amtsgehabe oder stellvertretenden Amtsgehabe, dass er sich von Claire einlullen lässt, die dann im Hintergrund die Fäden zieht, bei dem Gespräch irgendwie mithört und ihm dann per Instant Messaging auf den Laptop, den er gerade so irgendwie von dem Secret Service oder so wegdreht, dass man das nicht sieht, irgendwelche Hinweise gibt. Und ich dachte mir so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Es gibt kein einziges Szenario, in dem selbst der Vizepräsident, der in dem Moment ausführender Präsident quasi war, einen Laptop ins Oval Office reinstellt, während er wichtige diplomatische Gespräche mit dem russischen Präsidenten führt und niemand schaut sich das Gerät vorher an. Es gibt kein Szenario, in dem das passieren würde. Oder sehe ich das falsch? Es ist vor allem auch einfach so, wie du schon sagst, die Serie ist so in der Realität verankert. Und das machen sie ja auch in dem Sinne offensiv, dass sie sagen, es gibt ja die Stelle, wo Conway dann sämtliche Videos von sich ins Internet stellt und Social Media benutzt und dann ist er auf Facebook und auf Instagram und auf Twitter und so weiter und so fort. Und da haben sie überhaupt kein Problem damit, die quasi echten Namen dieser Netzwerke zu benutzen. Und dann kommen sie aber mit Polyhop, der größten Suchmaschine, die es da gibt und die wahlentscheidend ist. Ganz klar, das Polyhop steht für Google. Warum nennen sie das dann nicht Google? Ganz einfach, weil sie selber wissen, dass das totaler Bullshit ist, den sie da erzählen. Und wenn sie da wirklich Google einsetzen würden und sagen, oh, wir haben das alles manipuliert und wir nehmen politischen Stance an, den ganzen Kram, dann steigt den Google persönlich aufs Dach. Und da merkt man einfach, die haben gemerkt, oh nee, das haben wir jetzt so bei den Haaren herbeigezogen, da können wir nicht Google draufschreiben, also nennen wir es Polyhop. Und das ist schon so ein Zeugnis dafür, also die wussten selber, dass das Bullshit ist, was sie da gemacht haben, aber sie haben es trotzdem durchgezogen. Und ja, das ist, und dann natürlich machen sie dann die ganze Nummer noch mit, von wegen, okay, er hat Polyhop, er hat Google, dann sagt Frank Underwood, oh, ich hab die NSA. Und dann versuchen sie da so ein Social Commentary da draus zu ziehen und dann so ein NSA gegen Polyhop aufzuziehen und dann schnappt sich Underwood auch noch diesen Marktforschungstypen, der dann die Wählerbase quasi aufs Genaueste analysiert und mein Lieblingsshot in dem ganzen Ding ist ja noch, als sie dann ich weiß, was kommt. Weißt du, dann ist ja diese Stelle, wo sie die Gun Reform durchdrücken wollen und dann mobilisieren sie ganz viele Leute, damit sie in Washington anrufen. Und wie visualisieren sie das, dass sie quasi unzählige Datensätze abgreifen? Der Typ von dieser Marktforschungsgeschichte steht oberkörperfrei in seinem Office, hat Kopfhörer auf, hört irgendwelche super aggressive Elektromucke, tanzt dazu im Raum und dann Gegenschnitt, Aufnahmen von irgendwelchen Telefonlisten und ratter, ratter, ratter und hier und da. Und das ist wirklich, das Einzige, was gefehlt hätte, wäre der Typ, der mit einem Hoodie und seinem Laptop in irgendeinem riesigen Serverraum sitzt. Und dann blinkt grün auf dem Bildschirm Cyber, Cyber auf. Das war wirklich. Da habe ich gedacht, das wollte ich mich eigentlich verarschen. Was ist das denn für ein Bullshit? Das ist ja irgendwie. So würde Focus Online seine Artikel dazu bebildern. Ne? Oh ja. Das war für mich dann völlig unglaubwürdig. Das ist total in sich zusammengefallen. Und das war auch. Und der Conway, der das dann gemacht hat, der es überhaupt erst alles angeleiert hat. Der wurde in der ersten Folge der vierten Staffel erwähnt, so, oh ja, ach übrigens, da ist Conway ein neuer Player. Dann haben sie aber den erstmal komplett fallen gelassen und diese Geschichte mit Frank erzählt, wie er angeschossen wird. Und dann bist du in der fünften, sechsten Folge der Staffel und dann merken sie, okay, jetzt müssen wir den Plot irgendwie vorantreiben. So, und auf einmal, boom, da ist Conway und er ist eine der Hauptfiguren in diesem Szenario auf einmal. Und der wurde überhaupt nicht aufgebaut. Er ist einfach da, er wird mit einer hanebüchenen Erklärung überhaupt erstmal so aufgebaut, dass er überhaupt ein Gegenkandidat ist, der auf einmal mehr Stimmen hat als Underwood. Was ja aber auch wiederum irgendwie komisch ist, weil wir dann ja irgendwie zwei Folgen später erfahren haben, dass sie noch in den Vorwahlen sind und quasi gar nicht direkt gegeneinander antreten, weil die Demokraten ihre Präsidentschaftskandidaten wählen und die Republikaner. Und dann wird da irgendwie so ein Race aufgezogen, Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Du hattest immer noch diese starke Art, wie sie eben diese Geschichten erzählt haben. Du hattest den Stil der Serie und es war trotzdem sehr spannend erzählt, aber wenn du mal ein bisschen Abstand genommen hast und dir überlegt hast, was sie dir da eigentlich gerade vortischen und du so ein bisschen Ahnung von der Materie hast, muss er vielleicht auch so ein bisschen so ein Kacknerd sein dafür, aber das hat vorne bis hinten keinen Sinn ergeben und das war wirklich schade für diese Serie. Und gerade bei Conway und seiner Frau kam es mir so vor, als haben sie da einfach eine wirklich billige Kopie von Frank und Claire Underwood reingesetzt. Also so wie, das hat mich so ein bisschen an die erste Staffel erinnert, ja. Er irgendwie ein aufstrebender Politiker, der in seinem Umfeld viel Zuspruch bekommt und daneben irgendwie die Frau, die dann doch mehr im Hintergrund die Fäden zieht oder an Macht interessiert ist, als sie vielleicht nach außen hin zugibt, ja. Das war für mich ein Abziehbild quasi, nur dass die Frau einen britischen Akzent hatte. Ja, nee, also das, ja, es war vor allem ja auch dann so dieses konstruierte Gegenstück, aber gleichzeitig auch, weil das ja die Familie war mit Kindern und dann war ja mal in den vorigen Staffeln schon immer so dieses Ding so, oh, warum, auch bei Claire musste sich ja schon in Interviews die Frage fallen lassen, warum hast du keine Kinder und so weiter und dann hatten sie ja auch, ich glaube in der ersten Staffel war es, diese kleine Storyline von wegen, Claire hat überlegt, sich künstlich befruchten zu lassen. Ja, nee, das war alles, ja, auch so ein bisschen schablonenmäßig hat das gewirkt. Wo es dann wieder sehr spannend wurde, waren die letzten zwei Folgen, wo sie dann sich mit dieser Hostage-Situation rumgeschlagen haben. Da gab es irgendwie nochmal ein ganz spannendes Zwischenspiel zwischen eben Conway und Underwood. Ein wirklich, finde ich, sehr spannenden und guten Finale. Aber ich bin wirklich gespannt, was sie da jetzt in der fünften Staffel draus machen. Es hat sich allerdings auch so ein bisschen angefühlt, als würden sie jetzt versuchen, so ein paar länger laufende Storylines abzuschließen, dadurch, dass sie jetzt Hammersmith nochmal hochgeholt haben und quasi jetzt alle Anschuldigungen gegen Underwood auf dem Tisch sind, bis auf, dass er Zoe Barnes und Russo umgebracht hat. Aber ansonsten ist ja irgendwie alles auf dem Tisch und alles steht jetzt in der Zeitung und die Underwoods gehen sehr offensiv dagegen vor. Und das finde ich insofern ganz schön, weil dann jetzt hoffentlich diese ganzen Leichen, die jetzt 4 Staffeln lang da im Keller lagen, hochgeholt worden sind und in der 5. Staffel Platz für neue Leichen ist. Das werden wir dann sowieso ja sehen. Ein, naja, Reboot ist wahrscheinlich zu viel, was heißt zu viel gesagt, zu übertrieben ausgedrückt. Aber was ja mittlerweile bekannt ist, ist, dass, wie ist sein Name? Bo Williman, glaube ich, der die 4 Staffeln jetzt als Showrunner verantwortet hat, hat das Projekt verlassen oder musste verlassen. Man weiß es nicht so recht. Also ich hatte das schon gelesen, bevor ich die 4. Staffel gesehen habe. Und nachdem ich sie gesehen hatte, dachte ich mir so, na, vielleicht ist da so ein bisschen was dran, dass das sein Abschied und dieser Qualitätsverfall, wenn man es so bezeichnen möchte, zusammenhängt, dass ihm einfach nach 4 Staffeln ein bisschen so der notwendige Abstand zu seinem Projekt gefehlt hat und er sich da selber drin verfitzt hat, dass er so ein Schwachsinn wie mit Polyhop rauskommen konnte und dass man deswegen gesagt hat, ist vielleicht eine gute Idee, da mal jetzt frischen Wind reinzubringen. Und den wird's ja mit der nächsten Staffel geben. Auf die ich übrigens auch schon total gespannt bin. Also, wie du schon gesagt hast, das Ende, wie Frank Underwood und Claire gemeinsam plötzlich die 4. Wand durchbrechen und wieder als Power Couple zusammenarbeiten, das fand ich schon wieder genial, auch wenn ich beide Figuren immer noch nicht leiden kann. Und ich bin gespannt, wie sie das in der fünften Staffel jetzt einfädeln werden, mir nochmal irgendwie sowas, einen Charakter hinzusetzen, wo ich sagen kann, alles klar, bei dem kann ich mitfiebern. Es ist ja, man muss natürlich jetzt auch noch mal sagen, also dass wir oder ich jetzt diese Staffel gerade für Polyop so, dass wir das so auseinandernehmen, das liegt natürlich auch einfach daran, weil die Serie auf einem so hohen Niveau arbeitet, dass man eben wirklich auch auf sehr hohem Niveau anfangen kann zu kritisieren. Also irgendwie in anderen Serien oder Filmen wäre sowas, wär Google Polyop zu nennen, irgendwie nicht der Rede wert, weil es dann eben einfach so ist. Ne? Aber gerade bei dieser Serie, die so auf einem so hohen Niveau funktioniert, kann man das, finde ich, auch machen, dass man dann auf so einen Fitzelkram quasi anfängt zu kritisieren. Ansonsten ist es von der Machart eher und wie es erzählt ist und so weiter und so fort immer noch wahnsinnig gut und ich habe auch die vierte Staffel quasi in einem Ruck durchgebinged. Aber es wäre halt schön, wenn sie, wenn es Polly Hop in der nächsten Staffel nicht mehr gibt. Ja, richtig. Geht bitte pleite. Ja, würde ich sagen, haben wir uns genug aufgeregt über Polly Hop, oder? Ja, ich bitte darum. Ich muss jetzt auch, bevor wir zum nächsten Thema gehen, werde ich mir jetzt noch wieder ein Glas abgestandene Pepsi einschenken. Dann werde ich einen Schluck aus meinem formidablen Leipziger Leitungswasser trinken. Oh. Die kann doch gar nicht abgestanden sein, da ist doch Kohlensäure drin, ich höre es doch. Das ist für meine Verhältnisse abgestanden. Ich brauche das okay. Immer extra kohlensäurehaltig. So. Ah. Ja, apropos abgestandenes Leitungswasser. Oh. Oh, sick burn. Yeah, yeah. Nee, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die Überleitung hinbiegen wollte. Du wolltest jetzt zu Fuller House gehen. Genau. Also, ihr erinnert euch doch bestimmt noch, 90er Jahre in San Francisco, die Familie Tanner. Ja, auch es wurde auch in den frühen 2000ern noch bis zum Erbrechen auf RTL 2 wiederholt. Das stimmt, wahrscheinlich sogar bis vorgestern noch. Da habe ich sie nämlich gesehen. Ich auch. Also wir sind beide Kinder des RTL 2 Full House, Full Houses, Houses. und ja, ich weiß nicht, ob wir beide erfreut waren, aber zumindest erstmal gespannt, was aus Fuller House geworden ist. Und zwar das Netflix-Spin-Off, was jetzt ja seit 2 Wochen oder sowas anzuschauen ist. Ist das ein Spin-Off? Oder ist das eigentlich eine Fortsetzung? Ja, gut, ja, hast recht. Nicht, also einerseits ja, andererseits nein. Also ja, es gut. Führt ja im Prinzip nicht... Halten wir uns nicht mit Kleinigkeiten auf. Ja, halten wir uns nicht mit Kleinigkeiten auf. Fuller House, worum geht's? Wir haben die Originalfamilie, nenne ich sie jetzt einfach mal. Familie und zwar Tanner. Familie Tanner. Und das ist jetzt, 20 Jahre nachdem... 20? 20 Jahre, oder? Dann wäre es 20 Jahre, dann wäre es 96 losgegangen. Ich würde fast sagen, es ist... Eher 30? Es ist auf jeden Fall eine Serie, die schon sehr alt ist. Ja, aber ich... Ja, es ist... genau. Auf jeden Fall setzt Fuller House viele, viele Jahre nach Full House an. Alle sind mittlerweile ziemlich erwachsen geworden. DJ Tanner, damals die älteste Tochter, also immer noch die älteste Tochter, war mittendrin mal verheiratet. Ihr Mann ist dann leider ums Leben gekommen. Ich glaube, bei einem Autounfall oder sowas wird es erklärt. Also Feuerwehreinsatz oder so ein Kram. Ja, auf jeden Fall ganz klare Parallele zu, wie heißt er denn eigentlich, der Vater? Danny? Boah, das gibt's doch nicht. Habe ich die ganze Zeit auch überlegt. Ich kenne Onkel Jesse und Joey, aber ich weiß nicht, wie der Vater heißt. Nenn ihn Papa Tanner. Nein, das wird jetzt ganz innerhalb weniger Sekunden wird es jetzt recherchiert. Aus dem Nichts herbei recherchiert. Aus dem Nichts herbei recherchiert. Und zwar Danny Tanner, hatte ich doch recht. Gut. Danny Tanner. Genau, dem das damals ja auch so passiert ist. Also das war ja auch Grundlage der Serie. Seine Frau ist ums Leben gekommen und er muss sich plötzlich um seine Kinder kümmern und deswegen ziehen auch noch sein Onkel und sein Bruder und was eigentlich? Ich muss auch gerade überlegen. Weißt du, das ist eigentlich peinlich, dass man diese Verwandtschaftsverhältnisse da nicht mehr im Kopf hat. Das liegt einfach dran, weil wir uns so fantastisch auf diesen Podcast vorbereitet haben. Ja, genau. Also. Aber komm, ist halt Full House, ne? So, da ja, leben halt ein paar Leute House, in einem ja. Haus und das ist eine Kult-Sitcom und die war total oder ist immer noch total super. Aber die Frage ist Fuller House ähnlich gut? So, und jetzt kommst du. Und jetzt komme ich. Die Antwort ist natürlich, Fuller House ist genauso schlecht, wie Full House damals war. Also ich meine, machen wir uns das vor. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht das gesagt. Das hat er jetzt nicht gesagt. Eieieiei. Machen wir uns nichts vor. Jede einzelne Sitcom der 90er war eigentlich nie wirklich gut. Okay, also jetzt von Prinz der Bel-Air mal so, oder sowas. So, jetzt wollen wir mal gucken. So, Prince of Bel-Air auf jeden Fall. Und wenn jetzt King of Queens in den 90ern angefangen hat, dann hast du aber ein Problem. Dann hast du ein Problem, mein Lieber. Das ist wiederum, ich tue mich. Ha, Erstausstrahlung 1998. Du kannst mir nicht erzählen, dass King of Queens eine schlechte Serie ist. Nein, natürlich nicht. So. Aber ich, das King of Queens ist irgendwie aus, das ist nochmal die nächste Generation der Sitcom sozusagen. Du ruderst ganz schön mit den Armen. So hab ich das immer. So hab ich das jedenfalls immer wahrgenommen. Also es gibt diese Familien-Sitcoms, was zum Beispiel Full House war oder Alle unter einem Dach, solche Geschichten. Und dann gibt's irgendwie diese Comedy-Sitcoms. Ich weiß gar nicht richtig, wie ich es beschreiben soll. Aber du scheinst diese Wahrnehmung nicht gehabt zu haben. Ja, wie heißt nochmal hier? Diese Sitcom mit dem Schuhverkäufer und ja, hier eine schrecklich nette Familie. Die war doch auch super. Boah, die war wirklich super. Da kannst du mir nicht als. Also, André, ich bin. Das ist aber ganz klar 80er. Ja, also noch älter. Ja, ich sag ja, ich sehe da so zwei Lager. Diese Familien-Sitcoms, also ach, Familie das war im Sinne keine von Familie. Alter. Also, Full House war keine gute Serie. Machen wir uns nichts vor. Einfach nur cheesy, billige, alberne, flache Gags. Was? Charaktere, die wie Malen nach Zahlen funktioniert haben. Ich glaube, wir müssen abbrechen, André. Und trotzdem war es einfach wahnsinnig charmant. Oh, jetzt versucht er noch so die Kurve zu kriegen. So. Ah, war ja und noch ganz genau, gut. Genau deswegen plus den ominösen Nostalgiefaktor funktioniert Fuller House für mich auch. Das Ding hat plus 10 auf Nostalgie, ne? Genau. Ja. Ich glaub, also es ist jetzt, Thomas, du hast jetzt meine permanenten Erklärungsversuche total derailed jetzt. sag du irgendwas. So, ich glaube, wir müssen mal. Ich würde jetzt mal ganz den Einwurf machen, dass wir mal einen Audiokommentar zu Full House aufnehmen. Wir müssen mal zusammen Full House gucken. Zu Full House oder zu Fuller House? Full House. Das, was du hier gerade so in den Dreck gezogen hast. Okay, darauf können wir uns einigen. So. Fuller House. Wie viel habe ich geguckt? Ich habe ungefähr 6 Folgen jetzt gesehen. Du hast jetzt natürlich das ganze Ding durchgeballert, weil du immer alles durchguckst, was du anfängst. Ich kenn da keine Schmerzgrenze. Also ich kenne sie schon, aber ich ignoriere sie einfach. Jedenfalls. Ich sag mal, ich habe genug gesehen, um mir eine Meinung von der Serie zu bilden, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe auch viele negative Kritiken dazu im Vorfeld gesehen. Ich fand die erste Folge und auch einen Teil der zweiten Folge total toll. Es ist ein richtig schöner Walk down the Memory Lane. Ich finde Onkel Jesse nach wie vor fantastisch und ich finde es total geil, dass sie ihn auch seinen Song anspielen haben lassen. Also jetzt heißt einfach nur Forever, ich glaube ja. Und diese ganzen alten Sets nochmal wieder zu sehen und dass sie dann auch ihre eigenen Sachen zitiert haben und dann sind sie auch ein bisschen Meta gegangen und haben die Olsen Twins quasi so direkt angesprochen. Mir hat das total gut gefallen. Das war natürlich 100% auch Nostalgiefaktoren. Also das hätte nicht funktioniert, hätte ich damals nicht Full House gesehen. Aber das muss man sich dann auch eingestehen in dem Moment. Das wissen die Macher auch. Dass die Serie schöpft nur davon, dass die Leute das gucken, weil sie damals Full House gern gesehen haben. Und jetzt nochmal quasi mitgenommen werden wollen und daran erinnert werden wollen, was für eine schöne Zeit das doch alles war. So hat das für mich total gut funktioniert. Ich hatte gerade mit der ersten Folge sehr viel Spaß. Dann, wenn sie angefangen haben, ein paar Folgen später quasi versuch ein bisschen eigenständiger zu sein und eben diese alten Charaktere wie Danny Tanner und Jesse, Onkel Jesse und Joey und so ein bisschen rausgezogen haben und eben eigentlich von dem alten Cast, den man quasi von der Darstellung her wiedererkennen konnte, war eigentlich nur noch Kimmy Gibbler übrig, fand ich. Also die haben sie sehr, sehr ähnlich gelassen, wie sie damals auch in der Serie porträtiert war, was natürlich auch leicht wiederzuerkennen ist, weil sie ja eben diese nervige, bisschen abgedrehte, schrullige Person war. Aber DJ ist ja jetzt quasi 20 Jahre später auch quasi eine andere Person geworden. Die kennt man dann nicht wirklich wieder aus der alten Serie. Und so haben sie sich dann in den weiteren Folgen einfach ein bisschen selbstständiger davon gemacht. Und dann hat es für mich auch das Interesse verloren, weil dann war es einfach wieder eine Familien-Sitcom, die auch nicht wirklich die Knallergags drin hatte. Und dann hat dieser Nostalgiefaktor für mich ein bisschen nachgelassen. Und dann habe ich vergessen, dass ich die Serie überhaupt angefangen habe zu gucken. Nichts schreit mehr nach Qualität als. Und dann habe ich irgendwie. Ja, also mir ging es ähnlich. Ich habe sie halt, wie du schon gesagt hast, weil ich meine Schmerzgrenze kenne, aber ignoriere, das von vorne bis hinten durchgezogen am Stück. Und das ist eigentlich, obwohl sie auch vermarktet wird als eine neue, eigenständige Familienserie, eine Serie, die ohne die Nostalgie gar nicht trägt. Alle Gags irgendwie und Konstellationen zwischen Charakteren, das ist alles so aufgebaut, dass immer so diese Beziehung oder die Parallele zum alten Full House da ist. Und wenn der Moment der Moment einfach wegbricht, dann funktioniert die Serie auch nicht mehr, weil sie einfach, also sie ist albern und faul. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da jemand großartig Gedanken gemacht hat beim Drehbuchschreiben. Man hat wahrscheinlich alte recycelt von damals, oder? Ja, also ich muss auch sagen, dass eins dann in den späteren Folgen, wo es wirklich durch diese drei Hauptcharaktere getragen werden sollte, also DJ, Kimmy Gibbler und wie heißt die dritte? Dieses dritte Kind. Ja, da. Moment, das dritte Kind. Sie wissen schon, Stephanie. Ja, genau. Die einzigen Momente, denen ich dann irgendwie doch nochmal lachen musste, war, wenn sie eben wieder über den Nostalgie-Faktor Kimmy Gibbler reingebracht haben und dann irgendwie Party-Gibbler-Style oder so. Da musste ich dann wiederum auch mal lachen oder schmunzeln. Bei Gibbler-Style musste ich schon lachen, ja. Aber nicht, weil ich an... naja. Es ist jedenfalls, es trägt sich nicht von alleine. Aber ich muss auch sagen, dass ich habe es auch nicht erwartet, dass da irgendwie dass sie anknüpfen können an die Zeit. Also und nein, also es ist ganz klar, die Serie funktioniert nur, wenn man das Original kennt. Das merkt man alleine schon daran, wie viele Meta-Gags da drin verbaut sind. Und tatsächlich auch viele sexuelle Anspielungen. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, aber ich als notgeiler Podcaster. Nein, ja. Also es ist sehr, sehr viele Gags in der Richtung einfach, die natürlich einem Familienentertainment entgegenstehen. Und das zeigt halt, wer damit angesprochen werden soll. Nämlich die, die damals das als Kind geschaut haben und heute erwachsen sind. Und nicht mehr. Was ich mich halt frage, ich meine, gut, vielleicht habe ich da auch eine News bisher dazu verpasst, aber ich frage mich, ob Fuller House jetzt so ein Ding ist, wo sie eine Staffel rausballern, um eben nochmal diese Nostalgiewelle mitzunehmen und da auf der Länge einer Staffel drauf zu reiten quasi. Und wenn das dann quasi alles abgeerntet ist, dann lassen wir das Ding wieder fallen. Und ich frage mich einfach, ob es eine zweite Staffel davon geben wird oder ob sie es bei einer Staffel belassen und sagen, okay, das hat Spaß gemacht und wir haben unsere Taschen nochmal voll gemacht und jetzt leben wir so dem weiter. Die Antwort kann ich dir geben. Ja. Netflix hat schon eine zweite Season geordert. Ja. Wahrscheinlich in erster Linie deswegen, weil es unfassbar billig sein muss, das zu produzieren. Gut, das kann ich mir vorstellen. Die Schauspieler kosten ja nichts, ne? Eben. Endlich sind sie nicht mehr unter der Brücke. Nee, aber es muss ja wirklich sagen, was wirklich große Karriere haben die ja, glaube ich, danach nicht gestartet, nein, meines Wissens. Also Bob Saget ist erfolgreicher Stand-up-Comedian. Das war er damals schon, aber ist eben dann in dieser Sitcom gelandet. Und er ist in, ich weiß nicht, hast du Californication gesehen? Nein. da spielt er eben eine sehr überdrehte Version von sich selbst. Also weil er einen sehr dreckigen Humor hat, ist er in Californication eben jemand, der links und rechts alles flach legt, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Das war auch immer das Absurde, wenn man halt sein Stand-up sieht und ihn vorher nur als Danny Tanner kannte, diesen total lieben und unschuldigen Familienvater. Dann fallen einem auch die Augen irgendwie aus dem Schädel. Aber die andere Truppe so, John Stamos, boah, ich habe keine Ahnung, was der gemacht hat. Wirklich, null Plan. Dave Coulier. Der war mit den Rippers auf Tour. Ja, genau, der war mit den Rippers auf Tour bis vorgestern. Dave Coulier ist auch Stand-Up-Comedian, war auch damals schon aus Kanada, der wohl damit auch ganz gut Geld verdient, mittlerweile in Las Vegas. Aber gerade dann so die Kinderebene, eben die Schauspielerinnen, die DJ Stephanie und Kimmy spielen. Puh, null Ahnung, was die gemacht haben. Und deswegen werden die wahrscheinlich auch relativ kostengünstig sein. Ich schätze auch mal, also klar, die erste Staffel werden das auch viele geguckt haben, zumindest auf jeden Fall die erste Folge wird wahrscheinlich auch tolle Zuschauerzahlen haben. Das ist dann schon allein eine zweite Staffel rechtfertigt. Sagen wir mal, okay, dass es eine zweite Staffel gibt, das war eigentlich abzusehen, aber wird es auch eine dritte Staffel geben? Ja, das ist sehr fragwürdig. Und ja, ich glaube, es wird keine dritte Staffel geben. Was aber nicht schlimm ist, ich habe mit der ersten Folge schon alles bekommen, was ich wollte. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es muss auch nicht weiter breitgetreten werden. Ja, nein, sehe ich auch so. Also es, wie bei vielen Dingen muss man halt einfach sagen, nur weil das Neue jetzt so ist, wie es ist, macht es ja die alten Sachen nicht kaputt. Auch wenn ich ja gesagt habe, dass die alten Sachen eh nicht so gut waren. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Und da muss man sich einfach nicht so ja, drüber auslassen. Man mag's oder man lässt es einfach links liegen. Und das ist die Energie nicht wert, da großartig sich aufzuregen. Was auch die Energie nicht wert ist, ist weiter zu gucken. Jedenfalls für mich. Ach, Traumüberleitung. War. Oh, es ist, ich schwimme vom Aufnahmesessel hier. Du hast einen Aufnahmesessel? Was bist du denn für einer? In den letzten Wochen saß ich nur auf dem Ding, als ich einen Podcast aufgenommen habe. Von daher ist es jetzt mein Aufnahmesessel. Da sitzt du jetzt gerade da mit einem Glas Whisky und einer Zigarre und sprichst in dein Mikrofon, so 50er-Jahres-Style. Und kraule dabei meine weiße Katze. Also, während du aus diesem Sessel schwimmst, versuche ich, jetzt ist diese ganze Überleitung natürlich für den Arsch. Entschuldigung. Irgendwas mit Energie und nicht weiter zu gucken. Und jetzt sind wir schon bei Ascension, einer Miniserie, einer Sci-Fi-Miniserie, die ich zwei Folgen ausgehalten habe von sechs. Und du hast natürlich wieder knallhart alle sechs durchgeballert, weil du bist irgendwie komisch. Das ist korrekt. Möchtest du uns kurz anreißen, worum es darin geht? Ich kann mir Schöneres vorstellen, aber gut. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt zu 100% zusammenkriege. Also, es geht wohl darum, dass es zur Kennedy-Ära in den USA ein Weltraumprogramm gab. Ach, lass mich dich kurz unterbrechen, mach gleich die volle Spoiler-Variante. Guckt euch diese Serie nicht an. Ja, nein, Scheiße. Um Gottes Willen, dieses unfassbare Grütze. Die arbeitet am Ende Folge 2 kommt da so ein Twist rein, was irgendwie total mindblown sein soll, aber es ist es irgendwie nicht. Mach weiter. Ja, haben wir das schon total mal aus dem toll, Weg geräumt. Hört weiter zu. Genau, haben wir das schon mal aus dem Weg geräumt. Also, es geht um ein Weltraumprogramm zur Kennedy-Ära, was es wohl wirklich gegeben haben muss. Ich weiß es gar nicht. Also, das Konzept. Und zwar irgendwie eine Rakete, die so und so viele Menschen aufnimmt und irgendwie 100 Jahre lang ins All fliegen soll, um da eine neue Zivilisation aufzubauen. Habe ich das grob genug umrissen? Ja, ich würde es als Space Arche bezeichnen. Also ja, Space Arche ist gut. Die haben in den 50er Jahren gesagt so, okay, die Russen sind in Kuba und vielleicht geht hier bald alles hops und wir werden nicht irgendwie geil, wenn die Menschen überleben. Also bauen wir eine riesige fucking Space Arche mit über 1000 Leuten an Bord und schicken die Es ist so ein Generationenschiff, das heißt, okay, bis zum nächsten Sonnensystem, bis zur nächsten Galaxie brauchen wir 100 Jahre. Also bauen wir das so auf, dass da über mehrere Generationen Menschen drauf leben können. Und die tuckern dann dahin. Und es wurde dann verkauft als großes Geheimprojekt. Niemand auf der Erde wusste das, aber diese Arche wurde trotzdem losgeschickt. Und die Serie spielt eben dann auf dieser Arche. Und das ist alles so gemischt mit so einer 50s-Ästhetik, weil die Leute sind dann natürlich in den 50ern losgeschickt worden und haben diese ganze Technologie, die dann auf der Erde stattgefunden hat, dem sind nicht wahrscheinlich vielleicht schon mitbekommen, aber sie konnten sie dann nicht bei sich im Schiff umsetzen oder was auch immer. Total begeistert, ja. Was auch immer. Aber du hast dann irgendwie schon auch von den Klamotten her und von der Technologie, sie haben überall so Röhrenmonitore und spielen Video noch vom Magnetband ab und so weiter und so fort. Und ich fand den Look fand ich eigentlich ganz cool. Und ja, ich weiß gar nicht, fasst du vielleicht mal, was wird da für ein größerer Plot auf dieser Arche, nennen wir sie es mal, die Ascension heißt, dann erzählt? Und zwar, in der ersten Folge wird eine Frau umgebracht, vor der ich nicht weiß, warum die jetzt wichtig sein soll. War mir dann im Endeffekt auch egal. Spielt keine Rolle. Und das sorgt für Aufruhr auf dem Schiff, weil eigentlich sollte niemand Waffen eingepackt haben, als sie von der Erde losgeflogen sind. Dumme Sache. Also geht irgendwie total die Panik los. Sie wurde erschossen, ne? Oder? Ja, richtig. Erschossen. Oder? Ja, sie wurde erschossen. Auf jeden Fall wurde eine Pistolenkugel gefunden, also eine Patrone, und die sind irgendwie 60 Jahre mit einem Spaceship schon unterwegs und auf einmal taucht da eine Pistole auf. Jedenfalls die Kugel davon. Was nicht sein sollte. Genau, das sollte nicht sein. Und deswegen machen sie sich auf die Suche nach dem Mörder und graben dabei irgendwie das halbe Schiff um, was furchtbar uninteressant ist. Tatsächlich, also du hast den Look angesprochen, also die Requisite finde ich auch super, aber die ganze Serie wird mit 20 Instagram-Filtern erzählt. Ja, ich fand auch, dass das Bild ist chronisch überbelichtet, das hat mir auch ein bisschen genervt. Ich glaube, sie wollten damit so einen clean Space-Look oder so erzeugen und sowas Futuristisches einbauen. Das hat für mich aber nicht funktioniert, das war einfach nur überbelichtet. Ja, und die Schauspieler haben sie halt irgendwie, keine Ahnung, aus der Laienspieltruppe geholt. Also für mich hat wirklich niemand funktioniert, der dort mitgespielt hat. Also, das muss eine einzige Müllhalde gewesen sein, wo das Drehbuch drin lag, die Kameramänner mit ihren Instagram-Filtern. Dann ein paar Pappaufsteller hingestellt und dann angefangen zu drehen. Genau, aber das war mein Eindruck. Also es ist unfassbar plakativ, die Dialoge sind richtig, richtig mies geschrieben. An jeder zweiten Ecke tut sich ein neues Plothole auf, wo man sich denkt, das flicke ich jetzt nicht. Egal, komm, weiter. Und nein, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie schlecht diese Serie ist und wie wenig Aufmerksamkeit man eigentlich ihr widmen sollte. Besonders, wovon du schon gesprochen hast, dieser unfassbare Twist in der zweiten Staffel. Oh Gott, stell dir vor, es geht eine zweite Staffel. Bricht der kalte Schweiß aus. Am Ende der zweiten Folge nämlich kommt raus, oh Wunder, Herzinfarkt, dass die Ascension gar keine richtig funktionierende Rakete ist, sondern eine einzige riesige Truman-Show-Kulisse ist. Und bis zum Ende habe ich nicht wirklich verstanden, warum, was dort experimentiert wird, was die überwachen. Ich weiß nicht, ob es an mangelnder Aufmerksamkeit dann lag oder ob es einfach wirklich nicht erklärt wurde. Es wurde mir in der letzten Folge deutlich, als einer dieser Experimente-Überwacher, Experimentleiter, dann meinte, das Space Child wird gesucht und auch gefunden und am Ende ist es halt so ein kleines Kind. Das so Stanley Kubrick-mäßig? Nein, leider nicht. Leider nicht. Es ging wohl irgendwie darum, auf innerhalb dieses 100-jährigen, auf 100 Jahre ausgelegte Experiment ein Kind zu finden, was außergewöhnliche Fähigkeiten hat und in der Lage ist, Menschen durch ihre Kräfte ins Weltall auf andere Planeten zu befördern. Also Boah, okay, jetzt kommt. Das kommt halt aus dem Nirgendwo. Du kennst, das ist dieses kleine Mädchen, was in der ersten Folge mit der Ermordeten da irgendwie zu tun hat. Und das hat die ganze Zeit irgendwelche Visionen von wegen, von draußen kommt irgendwer rein und die große Bedrohung kommt und hier und da. Und du denkst halt, boah, ey, weniger LSD reinkippen. Am Ende stellt sich raus, dass sie die Auserwählte, das Star Child oder Space Child, ich hab's schon wieder vergessen, ist, die dann, ja, ich weiß, wie eigentlich. Die kriegt einen totalen Ausraster, setzt dabei Energie frei und schickt jemanden, der bei ihr in der Nähe ist, anscheinend durch ein Portal, was sich öffnet oder sowas, einfach auf einen anderen Planeten. Und der Experimentleiter da ist total froh, boah, geil, es funktioniert. Und ich saß nur da und dachte mir so, hä? Also wahrscheinlich wie alle, die meinen Ausführungen jetzt gefolgt haben, die werden ähnlich verwirrt sein, wenn sie sich die Serie anschauen. Ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind. Das klingt aber wirklich, ich dachte, das wäre Hard Sci-Fi. Also ich hatte es gehofft zumindest. Das ist irgendwie so, da muss ich erstmal mal sagen, das ist natürlich aber auch so ein One-in-a-Million-Ding, wenn sie, das ist total bescheuert, wenn sie sagen so, okay, wir wollen jetzt den Star-Child finden. Diesen quasi den Auserwählten oder die Auserwählte, die uns auf einen anderen Planeten bringt. Und dazu nehmen sie einfach so 1000 random Leute und sagen sich, okay, wenn wir Glück haben, ist in dem Genpool irgendwo das Starschild drin und wir beobachten jetzt 100 Jahre und wenn unsere Ausgangstestgruppe für dieses Experiment falsch war, dann jagen wir jetzt die nächsten 100 Jahre einfach, machen wir es alles umsonst? Also es ist ja eigentlich... ja, naja, es gibt ja, man kann ja auf dem Schiff nicht einfach unkontrolliert Kinder kriegen, so weit kommt's noch. Ja gut. Okay. Sondern man wird ja aussortiert durch diesen wie nennen die das eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Bumscomputer. Nein, sorry. Also wenn ihr das Niveau versagt, aber die Serie schafft's auch nicht, das zu halten. Ja, aber was es ist, einfach dieser Computer, der macht es ja nicht, weil du gerade besonders fruchtbar bist, sondern weil jemand von außen sagt, den Genpool, den wollen wir weiter jetzt irgendwie verfolgen. Und da wollte man sich anscheinend dieses komische Kind ranzüchten. Aber wenn der Bumscomputer, also wenn der Genpool ist ja von Haus aus begrenzt. Also du kannst, also natürlich du kannst anfangen, Gene miteinander. Du, ich habe vorhin von diesen riesigen Plotholes erzählt. Achso, ist das eins davon? Das ist eines davon, ja. Und übrigens taucht dann auch eine außenstehende Kontrolleurin auf, die dieses Experiment unter die Lupe nehmen soll. Das ist irgendwie eine Steuerfahndung. Ja, genau, so sieht die nämlich aus. Auf jeden Fall hat sie kurze blonde Haare. Und wird nicht müde zu erwähnen, dass sie doch lesbisch ist. Ach so. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum? Warum sagst du mir das jetzt? Das hilft mir nicht weiter. Und dir auch nicht, weil spielt keine Rolle in der Serie. Aber Hauptsache, sie hat wasserstoffblonde, kurze Haare, weil das haben nur Lesben. Also es ist ein unfassbares Trainwreck, diese Serie. Und Claire Underwood. Na, wohl, nee, wer weiß, nee, Plot-Twist. Es ist nicht Wasserstoffblond. Plot-Twist in Staffel 5. Ich würde auch nichts mehr wundern. Nach dem Dreier mit Meacham. Also, das war House of Cards. Das fand ich bei House of Cards immer so, diese super weirden Szenen. Einfach so komplett random eingestreut und dann nie wieder angesprochen. Also, ja. Also Frank Underwood hätte ja auch beinahe was mit Tom Yates angefangen. Und es war auch so, okay. Was willst du mir jetzt damit sagen? Aber. Ja, also vielleicht nochmal, um zusammenzufassen, von dir eine ganz klare Cook-Empfehlung für Ascension. Ja, auf jeden Fall. Also für jeden, der mindestens genauso großen Selbsthass wie ich pflegt und hegt, der sollte sich unbedingt Ascension angucken. Am besten am Stück, natürlich. Für die totale Immersion in den Scheißhaufen. Die totale Immersion im Scheißhaufen, finde ich ein schönes Schlusswort. Da haben wir auch schon unser Folgentitel. Ach, oh, das läuft ja hier gerade wie am Schnürchen. Es läuft wie am Schnürchen. Das läuft wie am Schnürchen. Ja, das war der Kopfzahlen-Podcast Nummer 9. André findet ihr auf Twitter unter @narv mit 3a und ich tweete unter @tporwohl. Unsere In- und Outro-Musik ist Smooth Bassline von Zaggy 2 und abonniert uns auch gerne auf iTunes oder besucht uns auf kopfzahlen.de. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Düm, düm, düm, düm, düm. Bonus-Content. Auf kopfzahlen.de findet ihr ab sofort auch den grandiosen Podcast 16:9, den ich, meine Wenigkeit, André, @narv, mache. Und zwar schaue ich mir, wie der ein oder andere vielleicht weiß, gerne Filme an. Und in dem Podcast halte ich so meinen Ersteindruck danach fest. In maximal 10 Minuten garantiert spoilerfrei. Hör doch mal rein. Finde ich aber sehr gut, dass du diesen Shameless Plug so ganz ans Ende gestellt hast. Düm, düm, düm, düm. Bonus-Content Ende. Ciao. Ciao.